Hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Mixtape. Es grüßt euch Mercedes Herrada, die euch für circa eine Stunde mit super Bands aus dem Bereich Punk, Rock und Metal begleiten wird. Wie immer samstags alle vier Wochen von 20 bis 21 Uhr auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de oder immer wann du möchtest, nach ein paar Tagen spätestens über die Homepage Mixtape Radio. Online. Erneut habe ich hier für euch viele spanische Bands, aber es gibt auch Musik made in Osnabrück, Niederlande, aus Argentina, USA, Brasil und UK. Wir beginnen mit zwei Bands aus dem spanischen Punk-Szene mit ganz neuer Musik, ein Vorgeschmack für die kommenden Alben. Erstmal Don Cicuta aus Alicante, amerikanischen Punk-Rock-Style, die nach 25 Jahren Geschichte kommen mit neuem Material, aufgenommen in Criteria Recording Studios in Miami. Hier ist der Single Malefica. Nach Don Cicuta hören wir jetzt Radio Crimen aus Baskenland. Sie waren im Januar in Frankreich unterwegs mit den legendären GBH. Gerade machen weiter seine Tour durch Spanien. Danach geht es nach Mexiko und Lateinamerika. Sie feiern 10 Jahre mit neuem Album, der am 14. April rauskommen wird. Eine konzeptionelle Punk-Oper mit dem Namen Frankie. Und wir haben die neueste dritte Single für euch, Bastardos. Bastardos! Bastardos! Baskenland nach Osnabrück. Eine Band, die bereits in den spanischen Mixtape 89 vom 24. Januar mit der Song Zurück am Start rollen durften. Das hören wir gleich auch. Es gehört zum neuen Album EP mit 8 Lieder, die ihr schon seit dem 17. Februar in diverse Digitalplattformen finden könnt. Wir sprechen von Speedbump und sein Werk Zurück auf Start. Danach werden wir Geisha Softdom aus den Niederlanden mit Freedom Machine hören. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Descansa en paz. La guerra trae miseria y muchos muertos por doquier. Rock aus Madrid von Barracuda mit Lorenzo Orsetti. Und bevor es nach Brasilien geht, wollte ich euch zwei Bands aus Barcelona vorstellen. Die erste ist Actitud 47, das Zusammentreffen von der Band wie Tut Moral und Falls, das die Stile beider Bands mit der antisystemischen, antifaschistischen und antikapitalistischen Botschaft als Flagge verschmilzt. Aus der Hand von New Noise Productions am 1. Februar präsentierten ihre EP Libertad de Explosion, so ein Wortspiel wie Meinungsfreiheit als Explosionsfreiheit. Als Vorgeschmack gibt es die zweite Single Levántate, steh auf, zu hören. Danach sind Keloidrop dran mit Never Listen. Levántate, y si no llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela, así que atácales. Pierde los modales, libérate, levántate. Y si no llegas llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela, así que atácales. Pierde los modales, yo le hago ese tuyo. Te van a enseñar los dientes, se nota que les asusta que pensemos diferente. Cúbrete y vete, me da igual que se nos malinterprete. Saben bien de lo que hablan, voy a hacer que nos respeten. A mi equipa la cuchillo, a golpe de martillo. Eso, pero perder el miedo no es algo sencillo. Si yo fuera tú y me tuviera tiro, apretaría el gatillo, no dudaría, saltaría el castillo. No nos tiembla el pulso, ya nos tienen hartos. Un hombre con hambre siempre incumple leyes. Avanzamos a patadas con el puño en alto. Un pueblo que corta cabezas es el temor de los reyes. Que cada uno coja lo que es suyo. Aquí nadie está por encima de nadie. Vas a tener que tragaros vuestro orgullo, porque una familia nos alimenta del aire. Pierde los modales, libérate. Más oscuridad en la luz. No soy nazareno, pero cargo mi cruz. No creo en Jesús, ni en sus planes de doctrina. Actitud, la resistencia como Palestina. Somos el fuego y el cristal roto del Molotov. Los ojos rojos y lágrimas de este pueblo obrero. Ahora no quieren que tu mente levante la voz. He crecido oveja negra, corazón guerrero. No tengo fe en el humano y he roto el televisor. Solo quieren miedo y miedo tiene el perdedor. No quieren bajo sumisión de su mentira. Pienso declarar mi insurrecto ya de por vida. Todos libramos unas cuantas guerras personales. Si defiendes al fascismo nunca seremos iguales. Nunca vida que te ayude. Si tú nunca has ayudado. Si siempre has tenido todo y nada diste al lado. He visto mucho con doble cara. Jugaste todo con doble o nada. Y he sido bueno hasta que no estaba. Como su falsedad me clavaba la puñalada. Y si no llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duele, así que atácales. Pierde los modales, libérate, levántate. Y si no llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duele, así que atácales. Pierde los modales, libérate. Pierde los modales, libérate. Oh! Es geht weiter mit Mixtape mit Landfall aus Brasilien. Sie haben unter dem Label von Frontiers Music ihr Album Elevate veröffentlicht. Ihr Sound liegt irgendwo zwischen klassischem Melodic Rock wie Journey und etwas härteren Einflüssen wie Dokken, White Lion und Extreme. Wir hören Never Surrender. To face Mixtape. Hier findest du Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. Green Goat aus Spanien präsentiert ihr neues Single AI, aufgenommen und produziert von der Band in Zusammenarbeit mit California Studios. Das ist der erste Vorgeschmack auf der gleichnamige LP, die Ende 2023 erscheinen soll. AI, Artificial Intelligence, handelt von einer künstlichen Intelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt und mit ihrem Schöpfer interagiert. Es ist die erste der Geschichten, aus denen dieses thematische Album besteht, das sich mit der Beziehung zwischen Menschen und kybernetische Intelligenz befasst und in dem Green Goat diese Beziehung und ihre möglichen Folgen interpretiert. We'll be right back. Shine Any Light, so heißt das Lied von Dead Blonde Stars aus England, aus dem zweiten Album Metamorphosis. Wir machen weiter mit der Spanier Black Bomber. Wir kennen bereits ein paar Songs aus dem neuen Album, die gibt es jetzt auch in CD seit wenigen Tagen. Und wir hören noch ein Lied von diesem super Album, wenn du Musik wie Motorhead magst, dann auf jeden Fall Black Bomber. Wir hören Outlaw. Mixtape im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. We'll be right back. just let it go and devour me. I can't control my mind, it's spinning me out every time. It fuels my fire within. Why won't you let me in? Oh, yeah, yeah, help me, help me. I'm begging you a long time. This time I need you in the worst way. Oh, baby, I'd set my soul. Mit neuen Single aus dem Album Lighting Up the Sky, Soul on Fire. Noch ein Song, aber vorher werde ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, du hast die Musik genossen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und was noch? Ja, in 4 Wochen bin ich wieder da, aber du kannst auch nachträglich diese und andere Ausgaben unter mixtaperadio.online finden. Wir hören gleich aus Argentinien Justicia Ciega mit Abismo aus dem Album No Calles Tu Voz. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstagabend noch. Saludos de Mercedes Herrada. Buenas noches und bis zur nächsten Sendung.